Dies ist eine Audiofassung des wissenschaftlichen Artikels mit dem Titel On the Issue of Unity and Contradictions Between the Norms of Law and Morality in the Proceedings of Great Britain and Ukraine. Diese Aufnahme bewahrt die ursprüngliche Struktur und den Inhalt des Artikels zum Zweck der Zugänglichkeit, Zitierfähigkeit und langfristigen Archivierung. Autoren: Dmytro Jasinok, Ihor Büchkov, Mark Belkin, Dmytro Kyriushyn. Zeitschrift: Journal of Multidisciplinary Studies in Human Rights and Science. Band 7. Ausgabe. 14. Erscheinungsjahr 2025. Digital Object Identifier DOI 10.5281/cenodo.18016682. Zusammenfassung: Recht und Moral stehen in der Regulierung sozialer Beziehungen in enger Wechselwirkung und prägen das Rechtsbewusstsein sowie das Verhalten der Menschen. In unterschiedlichen Rechtssystemen manifestiert sich dieser Zusammenhang durch Gesetzgebung, gerichtliche Praxis und ethische Standards, die die richterliche Entscheidungsfindung beeinflussen. Die Harmonie zwischen Recht und Moral ist eine notwendige Voraussetzung, um Gerechtigkeit zu gewährleisten und das öffentliche Vertrauen in die Justiz zu stärken. Die Studie verwendet dialektische Methoden, Analyse und Synthese, Induktion und Deduktion, formaljuristische Ansätze, Analogien, Abstraktion, vergleichende und historisch konkrete Methoden sowie Generalisierungen, um eine umfassende Analyse des Verhältnisses zwischen Rechtsnormen und moralischen Normen in den gerichtlichen Verfahren Großbritanniens und der Ukraine vorzunehmen. Schlüsselwörter: Recht und Moral, richterliche Ethik, Rechtsbewusstsein, richterliche Entscheidungsfindung, vergleichende Rechtssysteme, Justizverwaltung, Großbritannien, Ukraine, Ziele für nachhaltige Entwicklung 4, 10, 16 und 17, Einführung. Als soziale Phänomene sind Moral und Recht historisch und traditionell mit den Prozessen der Organisation, Regulierung und Ordnung zwischenmenschlicher Beziehungen verbunden. Beide wirken gemeinsam daran mit, wirksame Mechanismen sozialer Interaktion zu entwickeln und umzusetzen, die insbesondere darauf ausgerichtet sind, die Prozesse der Identifikation sozialer Akteure zu maximieren und zu rationalisieren. Unter dem Einfluss der zunehmenden Bedeutung des regulatorischen Potenzials normativer Systeme von Recht und Moral werden gesellschaftliche Vorstellungen über die Natur und den Zweck von Recht und Moral aktualisiert. Gleichzeitig werden die Wirksamkeit und die Grenzen des Einflusses dieser Regulatoren sichtbar, einschließlich Entlohnung, Ausgleich, Sanktionen sowie anderer Formen der Anerkennung der Ergebnisse. Normativer Regulierung sozialer Beziehungen. Die Durchdringung der einzigartigen und inhärenten Merkmale, die die regulatorischen Systeme jedes dieser sozialen Phänomene kennzeichnen, spiegelt die enge Wechselwirkung zwischen Moral und Recht in den komplexen Prozessen sozialer Regulierung wider. Infolgedessen entsteht ein qualitativ neues Phänomen, das bestätigt wird und praktische Bedeutung erlangt. Dieses Phänomen wird in der Wissenschaft als moralisch-rechtlicher Einfluss anerkannt, der das Funktionieren eines umfassenden Regulierungssystems verbessert. Moral und Recht sind soziale Phänomene, die die ethische und rechtliche Realität widerspiegeln. Kenntnis und Bewertung dieser Realität kommen vor allem im rechtlich relevanten Verhalten der Mitglieder einer bestimmten Gesellschaft zum Ausdruck. Dies erklärt sich daraus, dass Moral und Recht eine gemeinsame soziale Grundlage besitzen und zentrale Instrumente darstellen, um ein Gleichgewicht zwischen den Interessen von Individuen, sozialen Gruppen und der Gesellschaft als Ganzes aufrechtzuerhalten. Da Richterinnen und Richter ihre Entscheidungen nicht nur auf Rechtsnorm, sondern auch auf moralische Standards, berufsethische Grundsätze und gesellschaftliche Erwartungen stützen, ist die Frage, wie Moral- und Rechtsnormen in gerichtlichen Verfahren interagieren, für alle Rechtssysteme von Bedeutung. Im Vereinigten Königreich, das dem angloamerikanischen Rechtssystem angehört, werden moralische Erwägungen durch richterliche Präzedenzfälle und Gerechtigkeitsprinzipien berücksichtigt. In der Ukraine, deren Rechtssystem auf dem kontinentaleuropäischen Recht basiert, werden moralische Normen in der Regel in die Gesetzgebung und in rechtliche Konzepte integriert. Unabhängig von den jeweils angewandten Methoden ist die Wahrung eines Gleichgewichts zwischen Moral und Recht in jedem Rechtssystem erforderlich, um Gerechtigkeit zu gewährleisten und das öffentliche Vertrauen in die Justiz zu stärken. Materialien und Methoden. Die Forschungsmethoden wurden in Abhängigkeit vom Objekt, vom Gegenstand, vom Zweck und von den Zielen der wissenschaftlichen Untersuchung ausgewählt, um eine umfassende Analyse des Verhältnisses zwischen den Normen des Rechts und der Moral in den gerichtlichen Verfahren Großbritanniens und der Ukraine sicherzustellen. Die methodologische Grundlage der Forschung besteht aus einer Gesamtheit philosophischer, allgemeinwissenschaftlicher und juristischer Ansätze, Methoden und Techniken, die es ermöglichen, das Problem in seiner gesamten Multidimensionalität zu untersuchen. Die dialektische Methode wurde angewandt, um die Wechselabhängigkeit der Normen des Rechts und der Moral als Systeme der Regulierung sozialer Beziehungen zu untersuchen. Diese Methode ermöglichte es, nachzuvollziehen, wie moralische Prinzipien rechtliche Normen beeinflussen, sowie wie gerichtliche Entscheidungen zur Herausbildung moralischer Standards in der Gesellschaft beitragen können. Die Methoden der Analyse und der Synthese wurden eingesetzt, um die spezifischen Merkmale der Wechselwirkung zwischen rechtlichen und moralischen Normen in den gerichtlichen Verfahren der Ukraine und Großbritanniens zu untersuchen. Die Analyse erlaubte die Identifikation zentraler Aspekte der Rechtsanwendung und ihrer moralischen Komponente, während die Synthese die Formulierung allgemeiner Tendenzen und möglicher Entwicklungsrichtungen des ukrainischen Justizsystems ermöglichte. Die Methoden der Induktion und der Deduktion wurden verwendet, um allgemeine Sakonomäßigkeiten im Verhältnis zwischen Recht und Moral auf der Grundlage der Analyse konkreter gerichtlicher Entscheidungen in Großbritannien und der Ukraine festzustellen. Der induktive Ansatz ermöglichte die Generalisierung einzelner Fälle der gerichtlichen Praxis, während die deduktive Methode zur Formulierung allgemeiner Prinzipien und Ansätze zur Lösung moralischer und rechtlicher Konflikte beitrug. Die formaljuristische Methode wurde eingesetzt, um die rechtlichen Eigenschaften der Begriffe Moral, Gerechtigkeit, Recht, richterliche Ethik und Rechtsstaatlichkeit zu analysieren, sowie die Mechanismen ihrer Wechselwirkung in den zeitgenössischen gerichtlichen Verfahren. Die Methode der Analogie ermöglichte es, Parallelen zwischen den Justizsystemen Großbritanniens und der Ukraine zu ziehen, insbesondere in Bezug auf den Grad der richterlichen Autonomie bei der Anwendung moralischer Normen und auf die Möglichkeit, von einer streng formalen Auslegung des Rechts abzuweichen, um Gerechtigkeit zu erreichen. Die Methode der Abstraktion wurde angewandt, um die grundlegenden Probleme der Wechselwirkung zwischen Recht und Moral in gerichtlichen Verfahren herauszulösen. Dies ermöglichte es, diese Probleme unabhängig von einem spezifischen historischen oder sozialen Kontext zu analysieren und sich stattdessen auf allgemeine Regelmäßigkeiten zu konzentrieren. Die vergleichende Methode, kombiniert mit einem konkret historischen Ansatz, wurde eingesetzt, um die Entwicklung moralischer und rechtlicher Ansätze in den gerichtlichen Verfahren Großbritanniens und der Ukraine zu untersuchen, gemeinsame Tendenzen und Unterschiede zu identifizieren und die Zweckmäßigkeit der Anpassung britischer Erfahrungen zur Verbesserung des ukrainischen Justizsystems zu bestimmen. Die Methode der Generalisierung wurde angewandt, um Schlussfolgerungen und Empfehlungen hinsichtlich der Perspektiven der Entwicklung der Rechtsanwendung in der Ukraine zu formulieren, insbesondere im Zusammenhang mit der Ausweitung der Rolle der richterlichen Ethik, der Erhöhung der richterlichen Autonomie bei der Anwendung moralischer Normen und der Einführung von Mechanismen, die ein harmonisches Zusammenwirken von Recht und Moral in der gerichtlichen Praxis gewährleisten. Ergebnisse Moral vom lateinischen Moris, was Sitte bedeutet, ist ein System von Normen, Werten und Verhaltensmustern, das Vorstellungen von Gut und Böse, von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zum Ausdruck bringt. Individuelle Moral und kollektive Moral sind nicht identisch. Individuen sind Träger der individuellen Moral und ihr Gewissen gewährleistet die Einhaltung ihrer Normen. Eine bestimmte Gruppe von Individuen, wie etwa eine berufliche Gemeinschaft, eine ethnische Gruppe, eine religiöse Konfession oder eine andere klar definierte Gemeinschaft, fungiert als Träger kollektiver Moral. Die Befolgung ihrer Regeln wird durch die öffentliche Meinung und das individuelle moralische Bewusstsein sichergestellt. Darüber hinaus kann von einer universellen oder globalen Moral gesprochen werden, die auf universellen Werten beruht. Der Zweck von Moral und Recht ist derselbe: zu gewährleisten, dass Menschen in der Gesellschaft in Harmonie miteinander leben. Beide wurden jedoch zu autonomen sozialen Regulatoren, als sich die Mononormen der primitiven Gesellschaft differenzierten. Zur Unterscheidung zwischen Moral und Recht können die folgenden Kriterien herangezogen werden. Erstens, nach ihrem Ursprung sind Rechtsnormen offiziell und in der Regel verbindlich, während Moral sich spontan im Verlauf des sozialen Lebens herausbildet und einen nicht offiziellen Charakter besitzt. Zweitens, nach dem Regelungsbereich umfasst Moral alle Aspekte der menschlichen Existenz, einschließlich der zwischenmenschlichen Kommunikation, wie Freundschaft und Liebe. Daher sollten nur jene Interaktionen, die aus Sicht des öffentlichen Interesses von größter Bedeutung sind, durch das Recht geregelt werden. Drittens, nach der Ausdrucksform manifestiert sich das Recht in normativen Akten und anderen rechtlich anerkannten Quellen, während Moral in Traditionen, Konventionen, Ritualen, religiösen Geboten, Folklore und ähnlichen Formen zum Ausdruck kommt. Innerhalb derselben Gesellschaft können mehrere moralische Systeme gleichzeitig bestehen, während das Recht nur als ein einziges offiziell anerkanntes normatives System existiert. Viertens, nach dem Grad der Detaillierung besteht Moral, anders als Rechtsnorm, aus allgemeinen Verhaltensleitlinien und nicht aus spezifischen, detaillierten Regeln. So besagt beispielsweise die sogenannte goldene Regel der Moral, die in den meisten antiken und modernen ethischen Systemen vertreten ist, dass man andere so behandeln soll, wie man selbst behandelt werden möchte, ohne konkrete Arten erwarteten Verhaltens festzulegen. Fünftens, nach dem Mechanismus der Durchsetzung wird die Einhaltung moralischer Normen durch die öffentliche Meinung und durch die innere Überzeugung des Einzelnen gewährleistet, dass ein bestimmtes Verhalten richtig ist. Soziale Missbilligung und Reue stellen Sanktionen für die Verletzung moralischer Prinzipien dar. Demgegenüber wird das Recht durch den Staat mittels Zwang durchgesetzt und Verstöße gegen Rechtsnormen ziehen rechtliche Verantwortung nach sich, zusätzlich zu den zuvor genannten moralischen Konsequenzen. Obwohl Moral und Recht unterschiedliche soziale Regulatoren darstellen, wirken sie gemeinsam auf die Verfolgung eines gemeinsamen Ziels hin. Die meisten Rechtsnormen spiegeln die öffentliche Moral wider. So besitzen beispielsweise die christlichen Gebote »Du sollst nicht töten« und »Du sollst nicht stehlen« sowohl moralische als auch rechtliche Entsprechungen. Gleichzeitig weist der Ursprung des ukrainischen Begriffs für Straftat darauf hin, dass rechtswidriges Verhalten häufig auch als unmoralisch angesehen wird. In modernen Staaten jedoch, in denen mehrere moralische Systeme koexistieren, wie etwa christliche Moral und säkulare Moral, geraten Rechtsnormen häufig in Konflikt mit den Anforderungen eines oder mehrerer Wertsysteme. Solche moralischen und rechtlichen Dilemmata entstehen beispielsweise in Fragen der Verfügung über den eigenen Körper, einschließlich Euthanasie, Organtransplantation, Abtreibung, pharmazeutische Experimente an Patienten, reproduktiver Technologien und der Gentechnik. Das Recht als Regulator, der auf einer universellen Moral auf der Grundlage universeller Werte beruht, ist darauf ausgerichtet, Konflikte zwischen verschiedenen Formen der Moral zu lösen, anstatt eine Konfrontation zwischen Moral und Recht als solchen herbeizuführen. Das internationale Menschenrechtsrecht, das in erster Linie auf der Achtung der Menschenwürde beruht, ist der Bereich, in dem sich diese Wechselbeziehung am deutlichsten manifestiert. Der Prozess der Rechtsanwendung beinhaltet ebenfalls eine kontinuierliche Wechselwirkung zwischen Moral und Recht. Aus diesem Grund erscheinen moralische und wertende Begriffe wie Verletzung der persönlichen Würde, unlauterer Wettbewerb und niedrige Beweggründe häufig in Rechtsnormen und sind mit spezifischen rechtlichen Konsequenzen verbunden. Bei der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für bestimmte Delikte, deren Motive und Zwecke obligatorische oder zusätzliche Elemente darstellen, die ihre rechtliche Qualifikation beeinflussen, sowie bei der Entscheidung über den Entzug elterlicher Rechte, die Verhängung von Sanktionen und ähnliche Sachverhalte, wird der moralische Faktor wesentlich und ist in einigen Fällen entscheidend. Diskussion, und Schlussfolgerungen. Das Verhältnis zwischen den Normen des Rechts und der Moral in gerichtlichen Verfahren stellt eine komplexe und multidimensionale Fragestellung dar, die sich unmittelbar auf die Qualität der Rechtsprechung und auf das öffentliche Vertrauen in das Justizsystem auswirkt. Die Anwendung moralischer Standards in der Rechtsdurchsetzung stellt eine der konkreten Erscheinungsformen der Wechselbeziehung zwischen Moral und Recht dar. Die Umsetzung der verabschiedeten Rechtsnormen war in der Ukraine von 1992 bis in die Gegenwart eine zentrale Fragestellung, ein Zeitraum, der durch eine intensive gesetzgeberische Tätigkeit gekennzeichnet werden kann. Die Rechtsanwendung ist als die Befugnis und organisatorische Tätigkeit autorisierter staatlicher Organe, Organisationen und Amtsträger zu verstehen, die in verfahrensmäßiger Form erfolgt und in der Anwendung von Rechtsnormen auf konkrete Lebenssachverhalte besteht. Im Prozess der Rechtsanwendung sehen sich Richterinnen und Richter unvermeidlich mit Situationen konfrontiert, in denen Rechtsnormen wertende Begriffe enthalten, die einer Auslegung bedürfen, die sich nicht ausschließlich auf formale rechtliche Kriterien stützt, sondern auch auf moralische Erwägungen. Zu solchen Begriffen zählen insbesondere Gerechtigkeit, Fairness, Angemessenheit, Treu und Glauben sowie Verhältnismäßigkeit. In der gerichtlichen Praxis erfordert die Verwendung dieser wertenden Begriffe ein Gleichgewicht zwischen der strikten Beachtung rechtlicher Normen und der Berücksichtigung moralischer Prinzipien, berufsethischer Standards und gesellschaftlicher Erwartungen. Die Erfahrung Großbritanniens zeigt, dass richterliche Präzedenzfälle und Billigkeitsgrundsätze eine bedeutende Rolle bei der Integration moralischer Erwägungen in die Rechtsanwendung spielen. Dieser Ansatz ermöglicht es den Gerichten, die spezifischen Umstände jedes einzelnen Falles zu berücksichtigen und Entscheidungen zu gewährleisten, die von der Gesellschaft als gerecht und angemessen wahrgenommen werden. In der Ukraine erfolgt die Einbindung moralischer Normen in die rechtliche Regulierung, vor allem durch die Gesetzgebung und durch die Auslegung rechtlicher Begriffe. Die Formalisierung moralischer Prinzipien in Rechtsnormen beseitigt jedoch nicht die Notwendigkeit richterlichen Ermessens bei ihrer Anwendung. Die Studie zeigt, dass die Stärkung der Rolle richterlicher Ethik, die Erweiterung der Möglichkeiten, moralische Aspekte in gerichtlichen Entscheidungen zu berücksichtigen, sowie die Erhöhung des Grades richterlicher Unabhängigkeit zu einer größeren Harmonie zwischen den Normen des Rechts und der Moral in gerichtlichen Verfahren beitragen können. Die Anpassung positiver Elemente der britischen richterlichen Erfahrung unter Berücksichtigung nationaler rechtlicher Traditionen kann ein wirksames Mittel darstellen, um das ukrainische Justizsystem zu verbessern. Gleichzeitig sollte jede derartige Anpassung mit der gebotenen Vorsicht erfolgen und die Grundsätze des Rechtsstaats, der Rechtssicherheit sowie die Vermeidung willkürlicher Entscheidungen berücksichtigen. Abschließend lässt sich feststellen, dass die Gewährleistung einer ausgewogenen Wechselwirkung zwischen Recht und Moral in gerichtlichen Verfahren eine notwendige Voraussetzung dafür ist, Gerechtigkeit zu erreichen, das öffentliche Vertrauen in die Justiz zu stärken und einen demokratischen Rechtsstaat weiterzuentwickeln. Diese Audiofassung schließt die Lesung des wissenschaftlichen Artikels »On the Issue of Unity and Contradictions Between the Norms of Law and Morality in the Proceedings of Great Britain and Ukraine« ab. Dieses Audiopaper wurde vom NOMAD-Institut im Rahmen seines Engagements für Open Science, akademische Zugänglichkeit und die langfristige Archivierung wissenschaftlicher Erkenntnisse produziert. Die Audioproduktion dieses Zugänglichkeitsformats wurde durch die technische Infrastruktur von 11 Labs ermöglicht, insbesondere durch Text-zu-Sprache-Technologie. Die vorliegende deutsche Fassung basiert auf der originalen englischsprachigen Veröffentlichung. Die Übersetzung ins Deutsche wurde automatisiert unter Einsatz von künstlicher Intelligenz erstellt und anschließend durch menschliche fachliche Aufsicht überprüft, um terminologische Präzision und inhaltliche Treue sicherzustellen. Der Inhalt dieser Aufnahme gibt die ursprüngliche wissenschaftliche Arbeit getreu wieder und verändert oder erweitert deren Aussagen nicht. Ende des Artikels.